Die Entwicklungsstufen. Stufe 1. Sucht statt wacher Suche. Chaotentum. Selbstmitleid. Amoralisch. Haltlos. Stufe 2. Mauschelei. Spirituelle Lebensverweigerer. Selbstbetrug. Vernebelung. Chamäleon. Bedürftig. Verführbar. Stufe 3. Helfersyndrom. Co-Abhängigkeit. Unrealistische Träume, Mitläufer. Stufe 4. Feinfühligkeit. Ahnungslosigkeit. Altruismus. Phlegma. Rückzug in die Einsamkeit. Stufe 5. Hohe Sensibilität. Intuition. Urvertrauen. Kreativität. Seelsorge. Barmherzigkeit. Stufe 6. Medialität. Tiefe Spiritualität. Visionäre Gesamtschau, Bedürfnislosigkeit, Selbstlosigkeit. Stufe 7, Grenzenlosigkeit, reines Sein, Allliebe, All-Eins-Sein. Was, wenn dein Leben mit all seinen Stationen und Akteuren nur ein Traum wäre? Wäre es nicht ausgesprochen wohltuend, hin und wieder aus diesem Traum zu erwachen? Wäre es nicht heilsam, sich daran zu erinnern, dass all das, womit du manchmal so schmerzhaft ringst, was dich ängstigt und verzweifeln lässt, in Wahrheit nur ein temporäres Lernspiel ist? Wie wäre es, wenn du dich ab und zu hinter der Traumbühne ausruhen und sammeln könntest, um dann erfrischt und gelassen in den aktuellen Akt zurückzukehren und deine Rolle wieder einzunehmen? Wir begannen unsere Reise durch die 12 Qualitäten mit der These, dass in uns allen eine tiefe und selbstverständliche Erfahrung der Fülle verankert ist. Die Zeit des ozeanischen Friedens im Leib unserer Mutter. Nun schließen wir den Kreis mit Neptun und unser aller bewussten oder unbewussten Suche nach dem Ozean der Einheit. Ich behaupte, dass wir in allem, was wir tun, in jedem Weg, den wir beschreiten, in jeder Beziehung, die wir eingehen, letztendlich unter allen oberflächlicheren Motivationen unser Zuhause suchen. Uns bewegt, ob uns das nun klar ist oder nicht, die Frage, wer bin ich wirklich und wo komme ich her? Der Reichtum dieser 12. Qualität ist nicht in Worte zu fassen, und doch übt er eine unvorstellbare Anziehungskraft auf uns aus. Wenn wir Berichte von Nahtoderlebnissen hören, fällt auf, dass viele von ihnen von einem überirdisch schönen und liebevollen Licht berichten. Viele Zeugen gestehen, dass sie gar nicht wirklich in dieses Leben zurück wollten, so friedvoll und zu Hause haben sie sich in dieser anderen Welt jenseits des Vorhangs gefühlt. Wissenschaftler streiten sich bis heute mit persönlich Betroffenen, mit Priestern und Mystikern, ob dieses Jenseits tatsächlich existiert oder uns das Gehirn in solchen existenziellen Momenten eine Illusion vorgaukelt. Mein Interesse ist es nicht, mich hier an dieser Stelle in diese Diskussion einzumischen. Ich möchte über die heilsame Wirkung dieser Erfahrung sprechen. Als jemand, der selbst einige Male einen Kuss aus dieser Dimension empfangen durfte, weiß ich, wenn dich dieser ozeanische Frieden berührt, verwandelt er dich. Er entspannt die manchmal so bohrende Frage nach dem radikalen Gutsein der Existenz. Erinnert dich an deine Unschuld. Er lässt diese scheinbar so solide Welt, in der wir tagtäglich kämpfen, lieben und leiden, in einem anderen Licht erscheinen. Wer durch ein Nahtoderlebnis in der Meditation oder den Einfluss von Drogen die Welt jenseits des Vorhangs dieser Realität kennenlernt, versteht die Worte von Pierre Teilhard de Chardin. Wir sind keine menschlichen Wesen, die spirituelle Erfahrungen machen. Wir sind spirituelle Wesen, die menschliche Erfahrungen machen. Um die Anziehungskraft der neptunischen Qualitäten nachvollziehen zu können, lade ich dich, selbst wenn du ein überzeugter Atheist bist, zu einem Gedankenexperiment ein. Lass uns annehmen, es stimmt, was die Mystiker aller Zeiten sagen, und wir sind viel mehr als ein kleines, verletzbares Fleischklöpfchen mit Verfallsdatum. Stell dir vor, du wärest eigentlich unsterbliches und unbegrenztes Bewusstsein. Licht. Temporär inkarniert in einem Körper. Eigentlich kein Problem. Eine hochspannende Erfahrung. Aber was, wenn du vergisst, wo du herkommst? Wenn du plötzlich glaubst, nur noch dieser Körper zu sein? Die alten Weisen nannten dies den großen Schlaf. Bewusstsein träumt sich in die irdische Welt hinein und mit einem Mal werden die Gesetze dieser begrenzten Welt zu deiner bestimmenden Realität, inklusive aller unangenehmen Begleiterscheinungen, Schmerz, Verlust, Trennung, Krankheit, Mangel, Alter und natürlich Tod. Du gibst dein Bestes in diesem Traum, um dein Fleischklöpfchen möglichst sicher durchzubringen. Du kleidest es jeden Morgen nett an, du cremst es ein, damit die Faltenbildung etwas hinausgezögert wird. Du sehnst dich nach einem anderen warmen Fleischklöpfchen, mit dem du dann kuscheln kannst. Ihr baut ein Haus für eure Sicherheit, ihr zieht einen Zaun darum herum. Du tust alles, damit du in diesem Spiel möglichst sicher und bequem durchkommst. In den Zeiten, wenn es gut läuft, genießt du den Traum und das Gefühl, alles in deiner Welt unter Kontrolle zu haben. Doch manchmal bricht etwas in diese heile Welt ein. Eine Niederlage, ein Verlust, eine Krankheit und dann führst du Angst. Denn für einen kurzen Moment erkennst du sehr klar, wie fragil dein Traum ist. Und er ist doch alles, was du hast. Oder ist da noch mehr? Denn während du versuchst, dein Leben auf dieser Fleischklöpfchen-Ebene so gut es eben geht zu meistern, spürst du manchmal eine mächtige, unbestimmte Sehnsucht. Eine Stimme ohne Worte flüstert dir in leisen Momenten zu, hey, ist das wirklich alles? Ist da nicht noch mehr? Du versuchst diese Sehnsucht durch einen neuen Partner, den nächsten Urlaub oder einen Kaufrausch zu stillen. Doch nach einem kurzen Kick bist du wieder enttäuscht. Denn das, was du eigentlich suchst, wurde nicht einmal ansatzweise berührt. Denn der Witz ist, das, was du suchst, ist das, was sucht. Du suchst nach der glückseligen, stillen Ekstase jenes unendlichen Meeres des Bewusstseins, aus dem die kleine Welle deines Lebens zu seiner Geburt entsprang. Du sehnst dich, ohne es wirklich zu verstehen, nach deinem wahren Zuhause. Und du suchst es am Sonntag in der Kirche und später zu Füßen eines indischen Gurus. Unbewusst suchst du die ganze Zeit nach einem Eingang in diese freie Dimension deiner Seele. Du suchst ihn durch Sex, im Suff, in der Meditation oder im Heroin. Und wenn du für dich einen Weg gefunden hast, auf dem die Tür sich für einen Moment öffnete, wirst du sehr viel dafür tun, um auf diesem Pfad zu bleiben. Selbst wenn er dich, wie im Fall mancher Drogen, sehr viel kostet. Denn der Frieden jenseits deines kleinen Fleischklöpfchen-Traumes ist für dein wahres Wesen so unbezahlbar kostbar. Deshalb sind Menschen, die ihn gekostet haben, oft bereit, ihre ganze Welt und alle darin angehäuften Reichtümer für ihn aufzugeben. So, konntest du mir bei dieser kleinen Gedankenreise folgen? Vielleicht verstehst du ganz genau, von welcher Heimat ich schreibe. Oder aber dies erscheint dir gerade dubios oder irrational. Ein Neurobiologe könnte dir auch ganz sachlich erklären, welche Substanzen dein Gehirn in Momenten dieser Ekstase produziert und warum diese so mächtig und heilsam wirken und dein Gehirn deshalb immer wieder danach sucht. Ein Psychologe würde diese tiefe Sehnsucht vielleicht mit der pränatalen, friedvollen, bedingungslosen Einheit erklären, die wir als Embryo 9 Monate im Mutterleib erfuhren. Völlig egal, ob du an weitere Realitätsdimensionen glaubst oder nicht, die Erfahrung dieses ozeanischen Friedens ist für unsere psychische und seelische Gesundheit essentiell. Sie nährt uns auf einer tiefen Ebene. Sie heilt alte Wunden und entspannt den Krampf, in dem wir uns manchmal auf der Bühne unseres persönlichen Dramas verrennen.